So. Also wir haben festgestellt, du hast die allergrößte, wichtigste Botschaft dieser Welt. Die allergrößte und wichtigste Botschaft. Vollkommen klar. Vollkommen klar. Wenn du all das glaubst, was wir gerade gelesen haben, er ist Gottes Sohn, er ist gestorben, er ist auferstanden, der einzige Weg zu Gott, der Mensch ohne Christus ist getrennt von Gott für immer. Wir können nicht mehr schweigen. Vollkommen klar. Und deswegen entscheiden wir uns, wie Paulus das sagt, wir leben fokussiert. Das bedeutet, wir verändern kleine Schritte im Alltag. Und jetzt kommt etwas total wichtig. Vielleicht sagst du, hast das Gefühl, was kann ich schon bewirken? Ehrlich, 84 Millionen Menschen in Deutschland. Die paar Christen und von denen, was kann ich schon bewirken? Falsches Denken. Es ist eine Lüge, absolut vom Teufel. Schmeiß die aus deinem Gehirn raus. Du bist wichtig. Du bist absolut wichtig. Und jetzt entdecke die Power, die dein Leben hat. Mordecai Ham habt ihr noch nie gehört. Den kennt ihr garantiert nicht, oder? Kennt jemand Mordecai Ham? Mordecai Ham hat vielleicht an dem Abend gedacht, ach, was habe ich schon? Was kann ich schon bewirken? Das war nichts. Hat mit einem 15-jährigen Teenager gesprochen, der hat am Ende irgendwie sein Übergabegebet gebetet. Was war das? Ihr kennt Mordecai Ham nicht, oder? Aber ihr kennt den Teenager. Es war Billy Graham. Es war Billy Graham, der einflussreichste Evangelist aller Zeiten, 200 Millionen Menschen erreicht. Mordecai Ham, hätte der an dem Abend gerochen, was er da gemacht hat, der wäre ausgerastet. Aber er wusste es nicht. Die Power von dem Einzelnen, was du in seinem Leben bewegen kannst. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal die Geschichte erzählt habe, das ist eines meiner Lieblingsgeschichten, weil ich die unglaublich fand. Den Obdachlosen in Berlin auf der Straße, habe ich schon x-mal erzählt, sicherlich habe ich die erzählt. Völlig fertiger Typ, 3 Pullen Wodka am Tag, komplett zerstörtes Leben. Ich habe dem nur 10 Minuten von Jesus erzählt, nur 10 Minuten, 15 maximal. Mein Einsatz war gar nichts. Da bin ich gegangen, habe noch kurz für den gebeten, hat mit mir gebeten. Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich gehe weg, ich dachte, na, der war lustig. Aber wisst ihr, als ich ihn vor einem guten Jahr getroffen habe und er mir gesagt hat, Werner, ich bin völlig frei, ich brauche keinen Alkohol mehr. Und das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, sagt er, Werner, ich habe die Berufung bekommen, das Evangelium zu verkündigen und Kranke zu heilen. Und er sagte, Werner, als du für mich gebetet hast, du bist gegangen, aber Jesus ist geblieben. Ich konnte nicht mehr saufen. Freunde, das fühlte sich für mich so unspektakulär an. Für ihn war es spektakulär. Und deswegen entdecke das, was du hast, ist so kostbar, ist so wertvoll. Der Mordecai Ham, der hätte nächtelang nicht schlafen können, wenn der gewusst hätte, was er da angezettelt hat. Du weißt nicht, was du anzettelst. Entdecke doch, wie wichtig du bist. Was habe ich schon? Entdecke, wie wichtig du bist, der Einzelne, den du erreichst. Vielleicht wird er kein Billy Graham, aber für ihn öffnest du die Tür für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Für den Einzelnen ist es so entscheidend. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wie unendlich viele Seesterne an den Strand gespült werden und so ein kleiner Junge steht da und schmeißt eine nach den anderen rein. Dann kommt so ein älterer Mann und sagt, ach, was kannst du hier schon bewirken? Was kannst du hier schon bewirken? Guck dir mal, wie viel zigtausend hier liegen. Dann sagt dieser Junge, schmeißt gerade einen rein, für den Einzelnen macht es den Riesenunterschied. Für den Einzelnen, für die einzelne Person, die du in deinem Leben ansprichst, macht es den Riesenunterschied. Für diesen Andreas, der 3 Pullen Wodka am Tag getrunken hatte, hat es einen Riesenunterschied gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, er fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Gott gebraucht ihn. Andere Obdachlose kommen zum Glauben. Entdecke, wie wichtig du bist. Mach mal die nächste Folie. Jetzt schätz mal, wie wichtig dein Leben ist. Die skippen wir, das hatten wir, glaube ich, schon alles. Mach mal weiter. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig bist du? Das hat er jetzt ein bisschen falsch gemacht, unser Grafiker, aber ist wurscht. Wie wichtig bist du? Für andere. Wie wichtig schätzt du dich selber ein? Zwischen 1 und 10. Setz dich mal ein. Setz mal eine Zahl ein. Ich sag dir, die Zahl, die du ankreuzen musst, ist die 10. Du bist keine Null, das will dir der Teufel sagen, sondern du bist auch nicht irgendwo mittendrin, sondern du bist unendlich wichtig. Du bist die absolute Zehn, weil du wirst jemand zu Jesus führen, den wird nicht irgendein berühmter Evangelist erreichen, ich treffe den auch nicht mehr, sondern Gott hat dich berufen, dieser Person von Jesus zu erzählen. Entdecke die Kraft von dem einzelnen Gespräch. Du wirst nie im Stadion predigen. Wisst ihr, wo Jesus die größte Botschaft aller Zeiten gepredigt hat? In der Nacht mit Nikodemus. Einer Person. Und dieser Satz ist der größte Satz der Weltgeschichte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus hat nicht gewartet, bis das Stadion voll war. Und jetzt hat er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er saß mit dem Nikodemus da. Und dieser Satz alleine mit einem Mann hat Weltgeschichte gemacht. Du erzählst Menschen, veränder dein Denken. Du bist unendlich wichtig. Lukas, 2. Korinther 5. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Du bist unendlich wichtig. Jesus sagt, zuerst sagt er natürlich, ich bin das Licht der Welt. Aber dann sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Verändere dein Denken. Der nächste Punkt, ganz klar, die Kraft unserer Botschaft. Freunde, das Evangelium ist die wichtigste, elementarste Botschaft dieser Welt. Ich meine, du kannst auf TikTok und Insta so viel Schwachsinn mitkriegen. Ich meine, mit was beschäftigen wir uns den halben Tag? Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die rettet. Es gibt keine andere. Mach mal die nächste Folie. Wenn wir uns darüber mal, wenn du dir mal kurz Gedanken machst, wie ging es dir ohne Jesus? Ich weiß, wie es mir ohne Jesus gegangen ist. Mein Leben war sinnlos. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich war der absolute fröhliche Partytyp. Also das Wort Depression, hätte ich 3 Rechtschreibfehler gehabt. Keine Ahnung, wie das funktionierte. Aber Leere kannte ich. Innerliche Leere kannte ich. Sinnlosigkeit kannte ich. Angst vor der Ewigkeit kannte ich. Du kannst es vielleicht andere Sachen. Überleg mal, wie dein Leben ohne Jesus war. Und wenn du da mal aufschreibst und jetzt denk mal über andere Menschen nach, wie ein Leben ohne Christus aussieht. Wir haben das mal gemacht bei uns mit unseren Trainingsschülern. Wir haben ein ganzes Blatt voll geschrieben, wie ein Leben ohne Gott ist. Und jetzt überleg mal, nächste Folie. Was trifft auf dich zu? Was hast du durch Jesus? Was hast du? Hoffnung. Freunde, wir haben eine Hoffnung, die ist gigantisch. Ich meine, in 100 Jahren weiß ich, wo ich bin. Du auch? Überleg mal, wo wir sind. Ich könnte ja ausrasten. Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Ich meine, ich weiß, er schlägt auf und da ist er, Werner Nachtigall. Und dein Name auch. Ich meine, die ganze Ewigkeit. Ich fühle mich heute nicht so gut. Lass mal dein Gefühl weg. Das ist ja ein Fakt. Wir haben eine Hoffnung, die ist gigantisch. Frieden, echten Frieden hier, habe ich an dem Tag bekommen, als ich Jesus kennengelernt hatte. Vorher nicht. Ich hatte keinen Frieden. Null. Absolut null. Sinn, ganz ehrlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum lebe ich denn hier? Soll ich so leben wie meine Eltern? 5 Tage arbeiten, 2 frei, 5 Tage arbeiten, dann gibt es 2 Wochen Urlaub im Jahr, kommt Rente und dann der Sarg. Bums, aufs Ende. Das war's? Wollt ihr mich veräppeln? Das war alles? Unser Nachbar wurde beerdigt. Dann haben die gesagt, bei der Beerdigung, meine Frau hat die Beerdigung gemacht, keine Christen. Bei der Beerdigung, wenn der Sarg runtergelassen wird, soll das Lied gesungen werden von Peter Alexander. Ich glaube, es war Peter Alexander. Die kleine Kneipe von neben. Das sage ich zu meiner Frau. Ich muss echt lachen, wenn ich sowas höre. Ne? Ich habe zu meiner Frau gesagt, also wenn der Sarg, falls ich wirklich beerdigt werde, ich gehe ja von Entrückung aus, aber falls das wirklich so ist, dann sollen alle singen, ganz laut, so ein Tag, so wunderschön. Ehrlich jetzt, das ist der beste Tag meines Lebens. Weil ich weiß, wo ich hingehe. Als Billy Graham beerdigt wurde, hat Franklin gepredigt und hat gesagt, mein Vater hat Bücher geschrieben über die Ewigkeit. über den Himmel. Er hat über den Himmel gepredigt. Jetzt ist er im Himmel. Freunde, wir haben eine Hoffnung, die ist gigantisch. Überleg mal, was wir alles haben. Ein sinnvolles Leben. Wir haben Vergebung, wir haben Heilung. Also mach dir einfach mal Gedanken. Ich will euch gar nicht alles vorkauen. Was haben Menschen, die Jesus nicht kennen? Was hast du durch ihn bekommen? Und jetzt sollen wir schweigen? Nein. Das geht nicht. Nächster Punkt. Die Kraft, die Power der richtigen Motivation. Was ist unsere Motivation? Ich sag's, wie es ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ist Liebe. Das ist unsere Motivation. Aus reinem Herzen wollen wir, dass Menschen von Christus hören, weil Gott sie liebt. Weil Gott sie liebt. Das ist anziehend. Ich habe die Frau heute dort angesprochen in der Fußgängerzone und sagt, über Glauben und Politik will ich nicht reden, weil hier kamen schon so viele Christen, die haben nur mit mir diskutiert und ich weiß nicht, was die... Und die war so enttäuscht und verletzt von Christen. Dann habe ich ihr erzählt, dass Gott sie liebt. Und ich habe es doch geschafft, mit ihr zu sprechen. Wisst ihr, die unsere Motivation ist, wenn wir wirklich verstehen, was Christus für uns getan hat. Es ist unendliche Liebe. Ich war mit meinem Sohn vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, in Kherson, das ist direkt an der Front in der Ukraine. Wir sind hingefahren, um das Evangelium zu verkündigen und Hilfsgüter zu bringen. Und auf dem Weg hin hörte man schon die Bomben, wie die Raketen fliegen. Und ich hatte Angst gehabt. Ach, gar nicht um mich. Ich sag, wenn sie mich da wegballern, na, Halleluja, sag ich mal, dann bin ich sofort da. Aber mein Sohn hat gerade geheiratet und seine Frau ist schwanger gewesen. Jetzt nächster Enkel. Aber wisst ihr, ich bin hingefahren und ich habe gedacht, was wäre, es gibt eine Schießerei. Und ich habe ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, wenn die auf meinen Sohn schießen, stelle ich mich vor ihn. Stell mir vor, das hat Jesus. Und das, in dem Augenblick schoss mir das in die Birne. Das hat Gott selbst für mich gemacht und für dich und für die Frau, die ich heute dort getroffen habe, die völlig fertig war. Und für deinen nervigen Nachbarn und für die Oma nebenan und für jeden von uns. Auch für Schwiegermutter. Falls sie anstrengend ist, es gibt ja auch tolle, also meine Frau ist eine tolle Schwiegermutter. Jesus hat gesagt, so sehr bin ich bereit, alles für dich zu geben. Ich sterbe für dich. Wisst ihr, unsere Motivation ist Liebe. Vielleicht spürst du es nicht immer, aber es ist Liebe. Nächste, machen wir, ich glaube, wir haben noch eine Folie. Stell mal vor, hier. Auf der Skala von 1 bis 10. Schätz mal dein Leben ein. Wie sehr fühlst du, fühlen ist jetzt eher, aber empfindest du die Dringlichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen? Wie sehr ist die Dringlichkeit? Oh, wisst ihr, wir haben uns so einlullen lassen. Würdest du in eiskaltes Wasser springen? Oh, ich habe es einmal gemacht in Finnland nach der Sauna. Oh, haben sie so ein Loch in den See gebohrt und dann sind wir da reingesprungen. Oh. Ihr habt es also einmal rein, gleich wieder raus. Aber ohne Sauna würde ich es nie machen. Ich würde nie in eiskaltes Wasser springen. Aber jetzt stell dir mal vor, du siehst ein kleines Kind im eiskalten Wasser. Springst du oder nicht? Ein Kind, was am Ertrinken ist. Die Not eines Menschen ohne Christus ist gigantisch. Unsere Motivation ist Liebe. Meine Frau hat mich mal gefragt, sagte, du Schatz, wann hast du das letzte Mal für Verlorene geweint? Ich sag, ach, weiß gar nicht, ich bin gar nicht immer so emotional. Ich muss gar nicht weinen. Aber wenn ich mit Menschen in Deutschland auf der Straße stehe und rede, wenn ich die Not von Menschen in der Welt sehe, ich war im Februar auf den Philippinen und dann haben sie mir erzählt, es gibt eine Gegend, da kann man 12-jährige Mädchen kaufen als Prostituierte. Und dann fuhren wir hin, ich sage, ich muss dorthin. Und dann habe ich dieses Mädel gesehen mit Lippenstift und so einer kleinen Tasche. Da ist eine Not in dieser Welt, die ist so groß und Christus ist die Antwort. Ob wir für Verlorene weinen oder nicht, spielt für mich gar keine Rolle. Geh hin. Das sind Menschen, die brauchen dich. Da sind Menschen im Wasser am Ertrinken. Und es bedarf Aktion. Und deswegen sollten wir gehen. Ready? Okay, also die Kraft der richtigen Motivation. Elementar. Menschen sind für Ewigkeiten verloren. Und jetzt kommt's, jetzt kommen wir zum entscheidenden Part. Der Fokus muss stimmen, du erkennst, wie wichtig du bist. Und jetzt kommt die Power, du entdeckst die Kraft eines Lebensstils. Wenn etwas zum Lebensstil wird, muss dein Gehirn dir nicht mehr sagen, hast du heute Morgen schon die Zähne geputzt? Weiß ich gar nicht. Das hast du. Kannst du dich noch daran erinnern? Völlig wurscht. Hast du. Also ich bin manchmal so todmüde, ich schlafe kontinuierlich gefühlt viel zu wenig. Aber manchmal noch weniger. Und manchmal war es so wenig, dass das Gehirn schon überhaupt nicht mehr wusste, wen er da im Spiegel gerade sieht. Also das hatte ich in Peru vor einer Zeit. Und ich war so müde. Und trotzdem, ich will jetzt nicht Zähneputzen promoten, aber es zeigt ja die Kraft von einem Lebensstil. Das haben mir meine Eltern irgendwie eingehämmert. Ich muss das Ding mir morgens in den Mund stecken und das wurde mir eingebläut. Und irgendwann, ehrlich gesagt, ist es völlig normal. Ich kann noch so todmüde sein. Stell dir mal vor, so wird Evangelisation für dich. Das ist das Ziel des heutigen Abends, dass Evangelisation komplett normal wird. Du denkst gar nicht mehr drüber nach, du machst es. Ich habe so kleine Hilfedinger. Ich habe mir immer einen Wecker gestellt, falls irgendwie ich vergesse, an einem Tag zu evangelisieren, dann klingelt bei mir der Wecker und dann steht dort One, bedeutet eine Person zu erreichen. Ich habe so kleine Hilfsmittel, aber ich brauche die schon lange nicht mehr. Aber ich helfe mir, dass es zum Lebensstil wird. Also die Kraft eines Lebensstils. Ich muss euch erstmal anwärmen. Die Werbeindustrie ist unglaublich clever. Kommt. Also das ist ganz am Ende. Die Werbeindustrie ist unglaublich clever. Die verkauft uns zum Beispiel einen gut aussehenden Typen auf dem Pferd, hat eine Zigarette in der Hand und du glaubst tatsächlich, dass dieses Zeug frei macht. Ich habe jahrelang geraucht. Ich weiß, das Zeug macht nicht frei. Aber die Werbung ist clever. Die Werbung ist clever. Jeder denkt, wow, ich ziehe an dem Teil und ich bin frei. Das verkaufen die uns. Und jetzt stell dir mal vor, die gleiche Company müsste eine Kampagne machen zum Thema Evangelisation. Und die würden so ein Ding bringen und sagen, Evangelisation macht unendlich glücklich. Entdecke den einfachen Weg zum persönlichen Glück im Alltag. Du sagst, das ist der gleiche Fake wie bei Marlboro. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, Marlboro. Wie bei dieser Zigarette da. Du denkst, das ist der gleiche Fake. Nein, ist nicht. Wenn du anfängst, im Alltag zu evangelisieren, entdeckst du ein Glück, das außergewöhnlich ist. Ich weiß nur, wie ich jemanden bei uns aus der Gemeinde gefragt habe, wie war es, als du das erste Mal jemanden zu Jesus geführt hast? Wie war das Gefühl? Weißt du, was ich gesehen habe? Zwei Scheinwerfer. Die hat gestrahlt. Warum? Weil Evangelisation ganz schlimm ist. Ist ganz schlimm. Wirklich ist. Keiner will das hören. Keiner will von unserem Herrn und dem gewaschen im Blut des Lammes hören. Unsere Botschaft wird nicht akzeptiert. Ja, wenn du so evangelisierst, dann ist auch nicht sehr erfolgreich. Aber weißt du, wenn du Menschen liebst und verständlich das Evangelium erklärst und dann öffnet sich eine Person bei dir und du führst sie zu Jesus. Ich meine, ich mache das seit 40 Jahren. Ich könnte immer noch ausflippen. Ich bin manchmal müde und trotzdem, ich führe jemanden zu Jesus und ich finde es immer noch den Hammer. Nicht jeden, in Deutschland sind es manchmal noch weniger, aber einer nach dem anderen. Entdecke Glück in deinem Alltag. Bist du ready? Weil jetzt kommen wir in die Zielkurve, die extrem wichtig ist. Und jetzt wird's eingehämmert, ernsthaft, jetzt wird's eingehämmert, damit du es tust. Wir fangen an, Nummer 1. Kannst du auch aufschreiben? Gebet, pray for it. Gebete jeden Tag und sag, Herr, leite mich heute, gebrauch mich. Bete jeden Tag, morgens nur eine Minute, aber ich habe oft gebetet, Herr, ich will nicht, dass Evangelisation zum Krampf wird, habe ich keine Lust und deswegen, Heiliger Geist, leite du mich heute. Was dann passieren kann, ist der Hammer. Ich kann euch Geschichten erzählen, die sind der komplette Wahnsinn. Einfach nur, weil ich gesagt habe, Herr, gebrauche mich heute. Weißt du, wie ich dieses Jahr in Kairo war und ich wollte eine Familie aus Gaza besuchen. Das ging alles nicht, das war alles ganz schwierig und ich war stocksauer. Ich saß in meinem kleinen Hotel am Flughafen. Ich dachte, ich hätte so gerne eine Familie aus Gaza getroffen und ich habe gebetet. Und jetzt geht's los. Freunde, Gebet hat Power. Ich habe gesagt, Herr, ich will eine Familie aus Gaza treffen. 10 Millionen Stadt, das kannst du komplett vergessen. Es gibt 10 Familien dort vielleicht aus Gaza oder 20. In einer 10 Millionen Stadt. Ich sage, Herr, schick mir einen Uber-Fahrer, der eine Familie aus Gaza kennt. Ich meine, das ist absurd. Also bete ich, Herr, schick mir den Uber-Fahrer. Der Uber-Fahrer kommt, ich erzähle ihm mein Problem, der sagt, ich kenne eine Familie aus Gaza. Freunde, ich bin fast rausgeflogen aus dem Auto. Ich würde es gar nicht glauben. Das erste große Wunder. Dann sagt, können wir die treffen? Ja, klar, sagt er. Die Frau ist nur schwer krank, eine junge Mutter, hat 4 Kinder, ist an Krebs erkrankt, kam vor dem Krieg schon hierher. Eine riesen Wundergeschichte. Dann ruft er die Person an, die den Kontakt zu der Frau hat. Diese Person sagt, ich kann euch auf gar keinen Fall die Adresse geben. Lange Geschichte. 10 Minuten später standen wir in dem Apartment von der Familie. Freunde, wenn wir beten, Gott, gebrauch mich, dann passiert was. Vielleicht nicht alles so spektakulär. Dann habe ich dir von Jesus erzählt, die hat kein Geld für die OP. Ich sage, mach dir gar keine Sorgen, das Geld sammle ich ein. Moslems. Aber wir lieben doch Moslems. Dann habe ich für sie gebetet, bin raus, habe das Ding gefeiert. Oh, ich sage, Mensch, in der 10-Millionen-Stadt, ja, das ist der Knüller. Ich habe mich gar nicht mehr ein, das ist natürlich wirklich ein Highlight für mich. Also mein Alltag sieht nicht immer so aus. Also 4 Wochen später kriege ich den Anruf, weil ich habe sie sofort mit der Gemeinde verbunden. Die war 3-mal im Krankenhaus. Man hat sie von oben bis unten untersucht und sie finden den Krebs nicht mehr. Finden den Krebs nicht mehr. Freunde, bete jeden Tag, auch wenn nicht immer alles so spektakulär ist. Mein Alltag ist manchmal sehr unspektakulär, genau wie bei Mordecai Ham. Du weißt es doch gar nicht. Aber bete jeden Tag. Nummer 1, bete jeden Tag. Das zweite ist, pray for it, discover it. Entdecke dein Umfeld. Jesus sagt in Johannes 4, macht doch eure Augen auf und seht die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wisst ihr, das ist doch unser Problem. Er sagt, macht die Augen auf. Warum? Weil wir rennen manchmal so durch Stuttgart und denken, es gibt ja gar keine Verlorenen hier. Hä? So rennen wir doch durch unseren Alltag und denken, ich kenne gar keinen, den ich jetzt irgendwen von Jesus erzählen könnte. Mach doch mal die Augen auf. Und du wirst Menschen sehen in deiner Umgebung, die brauchen Christus. Ich habe gehört von einer Zeit, bei uns um die Ecke von dem Büro gibt es einen Friedhof. Ich sage, echt, da gibt es einen Friedhof? Ja, was soll ich auf dem Friedhof? Ich weiß, was ich auf dem Friedhof mache. Der Omi von Jesus erzählen, die vielleicht weint, weil ihr Mann gestorben ist. Also bin ich hingegangen zum Friedhof. Also ich habe Orte entdeckt, da wäre ich gar nicht hingegangen, wenn ich nicht, ich gehe nicht auf den Friedhof, was soll ich auf dem Friedhof? Ich bin kein Grufti. Die irgendwelche Satans, weiß ich, was sie machen. Stehe ich an einem Grab von einem 2-Jährigen und die Mutter steht davor und weint. Und sagt, das ist mein Sohn. Eine halbe Stunde habe ich der erzählt, dass Jesus lebt. Die ist so weggegangen, hat sie nicht bekehrt. Aber wisst ihr, ich habe einfach mal meine Augen aufgemacht. Ich habe Orte entdeckt, an denen ich früher nie das Evangelium verkündigt habe. Denk mal an deinen Alltag. Wie sieht dein... Das ist alles Hausaufgabe. Du musst, also ab jetzt, Freunde, das ist alles, das ist keine Inspiration. Das ist heute ein Arbeitstag. Ehrlich jetzt. Denk mal über deinen Alltag nach. Wo triffst du Menschen? Du gehst zum Bäcker morgens. Der gleiche Bäcker, schon zum 10 Jahre lang, und du hast ihm noch nie von Jesus erzählt, dann gehst du morgen hin und sagst, mein lieber Bäcker, Hans, wir kennen uns schon so lange, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Mach das mal. Ich glaube an Gott und ich habe dir von dieser Hoffnung noch nie erzählt. Entdecke mal Orte, wo du immer wieder bist. Du stehst bei Lidl an der Kasse. Na klar, keine Frage, wenn da eine Schlange steht von 30 Leuten und du fängst ein Glaubensgespräch an und erwartest, dass er jetzt niederkniet. Also in Berlin ist man so unfreundlich, nach einer Minute wird dein Gespräch schon unterbrochen. Das meine ich nicht. Wir wollen keinen auf den Senkel gehen. Aber vielleicht bist du alleine an der Kasse von Aldi und sprichst die Person an. Und wenn du nicht weißt, wie, dann nimm ein paar von unseren Traktaten. Hier, guck. Hier, so ein Ding haben wir rausgebracht. Das heißt, begeistert vom Leben. Das Deutsche, begeistert vom Leben. So habe ich Lidl, den Kassierer, angesprochen. Ich sage, wissen Sie, ich finde Sie so freundlich. Für mich sind Sie der Mitarbeiter des Monats. Kompliment. Ha, hat schon mal gestrahlt. Ich sage, ich habe ein Geschenk für Sie. Und zack, waren wir im Gespräch. Entdecke deinen Alltag. Du stehst an der gleichen Bushaltestelle jeden Morgen. Und da steht einer neben dir. Du kannst ihn noch ansprechen. Du musst den, wenn du immer wieder ihn siehst, ja nicht gleich voll labern. Ich habe entdeckt, bei uns um die Ecke ist ein Markt, da wäre ich nie hingegangen. Ich wüsste gar nicht, warum. Ich bin hingegangen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Dann habe ich eine Frau dort kennengelernt, eine Schmuckverkäuferin. Ja, nach einer Zeit hatten wir einen guten Draht. Wenn die mich gesehen hat, also typische Berlinerin, Werner schreit über einen halben Markt. Für die habe ich gebetet, der habe ich alles Mögliche gegeben. Hat sich bis, ist immer noch nicht bekehrt, aber wisst ihr, ich habe Menschen in meinem Umfeld entdeckt. Fang an, es praktisch zu machen. Entdecke deinen Alltag und nutz deine Chancen. Du hast Chancen in deinem Alltag, da wirst du Platz sein. Du wirst Orte entdecken, Menschen entdecken, Situationen entdecken. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wie wir das Evangelium verkündigt haben. Das glaubt man zum Teil gar nicht. Ich komme in Nigeria an, ich musste kurz auf Toilette gehen. Ich komme raus, 2 Bekehrungen. Auf der Toilette. Ja, warum denn nicht? Da glaubt ihr, der Heilige Geist sagt, nee, da komme ich jetzt nicht hin. Freunde, wir können das Evangelium überall verkündigen. Bei mir haben sich Leute bekehrt im Supermarkt, an der Kasse, ich weiß nicht, wo noch nicht. Es gibt fast keinen Ort mehr. Weil der Heilige Geist kann überall wirken. Mach deine Augen auf. Also Nummer 1, bete jeden Tag. Nummer 2, öffne deine Augen. Hausaufgabe, schreibe auf, wie dein Alltag aussieht und erforsche, wo du Menschen von Jesus erzählen kannst. Das ist richtig Arbeit. Tolle Arbeit. Oder entdecke Orte, die vielleicht in deiner Umgebung sind, wie bei mir der Friedhof oder der Markt, wo ich nie hingegangen wäre. Und auf einmal habe ich Freunde dort. So, und jetzt das nächste Ding. Und der ist unglaublich wichtig. Achso, warte mal, bevor wir zu dem kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt ja Jesus, ich gebe euch Kraft, um meine Zeugen zu sein. Und jetzt kommt's, in Jerusalem. Jetzt sagst du, ja, aber ich wohne ja in Stuttgart. Okay, jetzt erkläre ich dir, was Jerusalem bedeutet. Das würde ich mal so deuten, als das sind deine engsten Freunde und deine Verwandten. Das ist dein Jerusalem. Da musst du jetzt nicht in den Flieger steigen und sagen, ich weiß ja nicht, naja, bin ich nur abgeschossen. Nix da, du bleibst hier in Stuttgart. Dein Jerusalem ist dein engstes Umfeld. Das sind deine Freunde, deine Familie und Verwandte. Das ist dein Jerusalem. Judäa. Das könnte schon mal ein bisschen weiter weg sein. Das ist der Nachbar, das ist auf deinem Arbeitsplatz, das ist dort in deinem ganz natürlichen Leben. Samarien, das ist schon mal noch mal ein Stückchen weiter weg. Aber Jesus hat uns berufen, überall das Evangelium zu verkündigen. Dein Samarien könnte sein, ja zum Beispiel das Restaurant, der Supermarkt. Das ist schon mal ein bisschen weiter weg. Da wärst du vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Und trotzdem kannst du diese Chancen nutzen. Und dann sagt er, und bis an das Ende der Welt. Jetzt soll ich nach Neuseeland? Nein, musst du nicht fliegen. Gibt es auch Christen dort? Das Ende der Welt habe ich heute hier in Stuttgart getroffen. Nämlich die Frau Sabrina, die vielleicht noch nie das Evangelium gehört hat, weil sie so fertig aussah, weil sie normalerweise keinen Christ anspricht. Das Ende der Welt könnten vielleicht Menschen sein, mit denen kommst du nie ins Gespräch. Weißt du, wenn ich das höre, ja, bei uns gibt es nur Freundschaftsevangelisation. So denkt man, wenn man egoistisch ist. Weil das bringt mir was. Die kommen in die Gemeinde, die zahlen ihren Zehnten, Bingo. Aber Christus ist selbstlos. Ich gehe zu Menschen, wo ich nichts von habe. Von dem Obdachlosen habe ich gar nichts. Ich gehe zu Menschen, wo ich weiß, da gehen Christen nicht hin. Selbst zu Prostituierten. Solange sie was anhaben. Um das klarzumachen. Wir leben heilig, absolut. Aber das Ende der Welt könnten für dich vielleicht Menschen sein, die würdest du im Natürlichen nie ansprechen. Niemals. Aber die brauchen reiche Geschäftsmenschen, sind völlig einsam, brauchen Christus. So, wir beten, wir entdecken und jetzt kommt der Punkt. Und dieser Punkt ist ganz entscheidend. Jetzt gebe ich euch das Konzept für erfolgreiche Evangelisation. Das ist so elementar und so wichtig. Ich habe in Manaus gesprochen, das war eine große Pastorenkonferenz irgendwo im Amazonas. Und habe dort ein Feuerwerk abgefackelt, wie wir in 10 Jahren die Welt erreichen. Also wirklich, ich habe ziemlich scharf geschossen, glaube ich. Also es war, ich fand es nicht ganz schlecht. Kommt so ein junger Typ und sagt, na, da war ja nichts Neues. Ich dachte, gibt ja nichts Neues. Also echt, ne? Also, pff, sag selbst die Bibel. Was gibt es so groß Neues? Man entdeckt immer wieder Dinge. Und jetzt kommt der Punkt. Da habe ich gefragt, du sag mal in Manaus, was ist denn die schlimmste Gegend? Wo sind denn die schlimmsten, fertigsten Drogenabhängigen, Obdachlosen und so weiter? Ja, unten am Hafen. Ich sage, alles klar, heute Abend, wir gehen zum Hafen. Ich sage zu dem jungen Typen, der gerade noch gesagt hat, nichts Neues, ne? Ich sage, du, heute Abend, wir gehen zum Hafen, Obdachlose, Kriminelle, ganz schlimm. Kommst du mit? Nee, nee, sagt er, ich bleibe im Hotel. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Das ist das Neue. Es zu machen. Es zu machen. Es reicht nicht aus, über Evangelisation zu reden. Ich könnte euch hier Geschichten erzählen und alles Mögliche bis morgen früh bringen. Und es hilft euch gar nichts, wenn es nicht zur Aktion wird. Pray for it, discover it, do it. Mach es. Das einfachste Konzept für Evangelisation. Ich gebe so viele Strategien und dann kommen irgendwelche Amerikaner, haben eine neue Idee und haben noch eine Idee. Meine Idee ist, mach's einfach und lerne und werd besser. Mach es. Und jetzt kommt die Aktion. Ich habe euch gesagt, ich fordere euch heraus. 628 Menschen sind 628 Alltagshelden. Und da will ich dich jetzt hineinführen. Also wenn du sagst, nein, ich will nicht, auf gar keinen Fall, renn raus. Letzte Chance, letzter Aufruf. Okay, ihr bleibt. Nämlich, wir machen ein heiliges Commitment vor Gott. Ein heiliges. Und jetzt bitte, ich will dich nicht dazu zwingen. Also wenn du sagst, mache ich auf gar keinen Fall, lass es. Aber wir sind ja hier, weil wir es wollen. Ein heiliges Commitment. Und ich habe ein heiliges Commitment gemacht. 1.1.21, ich habe gedacht, Herr, ich mache jeden Tag ein. Och, ich habe gedacht, oh, was machst du denn da? Und heute sage ich, das war das Beste meines Lebens, was ich gemacht habe. Meine Frau sagt, und ganz ehrlich, ich habe schon vieles in meinem Leben durch, und meine Frau sagt, Werner, das hat dein Leben mehr verändert als alles andere. Du bist leidenschaftlicher geworden für Menschen, barmherziger, müder. So, und jetzt mein Commitment. Du sagst, oh, one a day, das ist viel zu viel. Okay, fang mal klein an. Wisst ihr, ich habe angefangen mit Sport. Und ich plane ein ganz großes Ding, ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Ich würde gerne den Mauerweg in Berlin machen. Es sind 161 Kilometer, aber jetzt nicht irgendwie in 3 Wochen oder so, sondern an einem Tag laufen. 161 Kilometer laufen, das ist 4-mal ein Marathon. Das ist so das Durchgeknallteste, was ich kenne. 120 Kilometer habe ich schon geschafft. Danach war mir schwarz vor Augen. Ich war kurz vorm Koma, ehrlich jetzt. Und eine ganze Woche hat alles wehgetan. Wisst ihr, ich habe doch nicht mit 120 Kilometer angefangen. Und ich bin völlig unsportlich. Ich bin so eine richtige, ich sitze nur vom Fernsehen, gammel und gucke, wie andere laufen. Aber das wollen wir beim Evangelisieren abschaffen. Wisst ihr, ich habe angefangen mit kleinen Schritten. Ich bin ja nicht mit 120 Kilometer, auch nicht mit dem Marathon, sondern mit paar hundert Meter oder mit paar halbe Stunde. Fang mit kleinen Schritten an. Ein kleiner Schritt. Überleg, was für dich ein kleiner Schritt ist. Du sagst, okay, Herr, ich werde eine Person im Monat ansprechen. Also das ist so das absolute Minimum. Dann mach dir eine Liste. Das ist die unterste Einstiegsdroge. Weil ich will euch abhängig machen. Ehrlich jetzt, es gibt nichts Schöneres, wovon man abhängig sein kann. Abhängig von Instagram, abhängig von Netflix, abhängig von, gibt ja noch viel Schlimmeres. Nicht gut. Abhängig, Menschen für Jesus zu gewinnen, ah, herrlich. Beste Abhängigkeit. Also fang an mit einem Monat, schreib, mach eine Liste mit 5 Namen und in den nächsten 5 Monaten betest du für die und fängst an, ihnen von Jesus zu erzählen. Ist Commitment Nummer 1. Denkst du, es ist machbar? Eine Person im Monat, also nur eine, nur einmal im Monat den Mund aufzumachen und einer Person von Jesus zu erzählen. Und du betest und sagst, Herr, in diesem Monat, gib mir nur eine Person. Das ist der Minimalschritt. Danach kommt schon Ungehorsam. Oder du sagst, okay, einer ist ein bisschen wenig. Das wäre, würde ich mal sagen, der nächste für die breite Masse. 628 Christen entscheiden heute Abend, ich will eine Person in der Woche ansprechen. Eine Person in der Woche. Also du hast 24 Stunden mal 7 Zeit, nur einer Person von Jesus zu erzählen. Dann streichst du vielleicht irgendetwas, was nicht so sinnvoll ist. Oder du nutzt Augenblicke, wo du sowieso wartest und hast eine Chance, in der Zeit jemand von Jesus zu erzählen. 628 mal 50 mal kurz überschlagen sind mindestens 30.000 Menschen, die diese Gruppe hier einfach mal in einem Jahr erreichen wird. Eine Evangelisation in Deutschland mit 30.000 Nichtchristen, das Budget ist unvorstellbar. Siebenstellig. Und wir brauchen kein Geld. Nur Gehorsam, nur Aktion. Also wenn du heute Abend sagst, und jetzt legen wir noch einen drauf und du sagst, Herr, 50 plus 1, das ist das beste Programm. Richtig gut. Du sagst, Herr, ich treffe ein heiliges Commitment. Ich werde jede Woche eine Person ansprechen, aber ich bete, dass in diesem Jahr eine Person durch mich zum Glauben kommt und irgendwie in der Gemeinde landet. Also Jesus nachfolgt. Wir wollen ja nicht nur, dass Leute sich bekehren, sondern Jesus nachfolgen. Das hat Power. Stell dir mal vor, die Gemeinde würde sich jedes Jahr verdoppeln, wenn wir das alles machen würden. Und das Gebet, bin ich mir ziemlich sicher, wird unser Herr erhören. Hat ja größtes Interesse daran. Und jetzt gibt es vielleicht hier in dieser Runde ein paar wenige, die sagen, ich bin sowieso schon aktiv. Das war ich ja auch. Dann kommt mein Turbo. Und der heißt wirklich, eine Person am Tag. Und wenn du es wie mein Freund machst, der sagt, naja, ich habe nicht jeden Tag die Möglichkeit, an einem Tag sind es auch mal zwei, dafür am übernächsten Tag gar keinen, ist ja auch okay. Bei mir geht es nicht, ich mache wirklich kontinuierlich, ich bretter durch. Ich bin auch so eine Bretterbirne. Aber wisst ihr, eine Person am Tag ist wirklich nur für die, die schon fortgeschritten sind, die schon evangelistisch aktiv sind, die sagen, come on, da geht mehr. Und um das ganz klar zu machen, unsere Motivation ist, Jesus liebt Menschen, er gab sein Leben für sie, er will, dass sie die Ewigkeit, das ist unsere Motivation. Wir machen das Ganze, wir müssen uns nicht den Himmel verdienen, wir sind nicht die Zeugen Jehovas, wir sind Nachahmer Christi, als was? Als seine geliebten Kinder. Wenn wir diese Entscheidung heute treffen, dann triffst du sie als ein unendlich geliebtes Kind, Tochter oder Sohn, der Vater im Himmel, der dich sowas von liebt und sagst, Herr, Vater, gebrauch mich einfach. Du bist total geliebt. Seine Liebe musst du dir nicht verdienen. Kannst du dir nicht erkaufen. Alles wurde erkauft, als er geschrien hat, es ist vollbracht. Alles geschehen. Das Einzige, was wir jetzt nur machen, wir sind gehorsam und tun, was er uns sagt. Also, dieses Commitment hat die totale Power. Wenn du heute Abend sagst, Herr, einen im Monat, einen in der Woche suchst du selber aus. Und dann geht's los. Und zwar nächstes Jahr? Nein. Morgen. Fang gleich morgen an. Mit Gebet kannst du jeden Tag einhämmern. Jeden Tag wirst gebetet. Fang morgen an und überleg, wo treffe ich Leute? Sofort praktisch werden. Und dann am besten schon in den nächsten Tagen die erste Person schon mal ansprechen. Gleich anfangen. Und der letzte Punkt, ich sage euch, der ist richtig gut. Ich liebe es. Feiere es. Celebrate it. Weißt du, was ich mache? Ich schreibe jeden Tag auf, was ich mache. Ich habe eine Liste hier. Da steht, es sind bei mir jetzt mittlerweile 1385 Tage, wo ich One a Day mache. Und ich sage euch nie meine Zahlen, sonst denke ich, will der angeben, der Kerl da. Die braucht ihr gar nicht wissen. Aber wenn ich im Himmel bin, sage ich, guck mal her. Nein, ich mache das doch für mich. Ich feiere es. Ich sage, am Anfang war es ein bisschen mühselig, aber nach einer Zeit, ich schreibe auf. Mensch, gestern habe ich der Person von Jesus erzählt. War das ein Hammer? Ich bin, ehrlich Leute, was ich erlebe, ist der Wahnsinn. Ich muss öfters meine Hotline anrufen. In der Hotline, die müssen mir zuhören. Ich sage, jetzt haben sie mir geholfen. Ich kann ihnen auch helfen. Ich habe in der Hotline schon Menschen zu Jesus geführt. Seid kreativ. Das sind bei mir, discover it, die Hotline, also jetzt nicht komische Hotlines, also booking.com oder irgendwas. Feiere es. Bete dafür. Entdecke. Tu es und dann feiere es. Schleif es ein in deinem Alltag. So, ich glaube, unsere Zeit läuft ab, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ach so, zwei Dinge könnt ihr noch machen. Wenn ihr Hauskreise habt, baut es ein. Wisst ihr, ich bin so ein Lonely, was auch immer. Ich bin ziemlich diszipliniert. Ich brauche keinen, der mich kontrolliert. Ich mache das selber. Ich trete mir selber ständig in den Hintern. Manch einer braucht es, dass man das in einer kleinen Gruppe macht. Wenn ihr Hauskreise habt, jede Woche, fragt doch mal, wie war denn letzte Woche? Aber nicht, haha, das war schon wieder nichts, du Luschi. Ermutigt euch, betet füreinander. Wirklich, betet füreinander. Und dann feiert ihr Siege. Mensch, Wahnsinn, letzte Woche durch unseren Hauskreis 2 Bekehrungen. Komm, wir beten, dass der Fritz und der Klaus dranbleibt mit Jesus. Wisst ihr, das muss in unseren normalen, auch Gemeindealltag eingearbeitet werden. Das ist so normal. Wenn wir bei uns im Gottesdienst aufrufen, wer hat letzte Woche ein evangelistisches Gespräch gehabt? Die halbe Gemeinde, nee, die ganze Gemeinde steht auf. Ist wirklich so. Und wir bauen das immer wieder ein im Gottesdienst. Ganz normale Zeugnisse von normalen Christen, die einfach erleben, wie Gott sie gebraucht. Okay, diese beiden Tipps noch am Ende. Starte sofort. So, und jetzt würde ich mal sagen, heiliger Augenblick. Oh, ich wünschte, ihr könnt diese heilige Atmosphäre von vorhin nochmal hinkriegen. Das war wirklich unglaublich. Ellie, ich stand da, ich war völlig, weiß gar nicht, ich war gar nicht mehr in eurem Raum. Ja, nur mal ganz kurz, ja, ja. Ernsthaft jetzt, weil das ist der heilige Augenblick. Jesaja wurde gefragt, Herr sagt, wen soll ich senden? Jesaja sagt, Herr, sende mich. Heute Abend, der Herr fragt, wen soll ich senden? Und 628, wer best case, sagen, Herr, ich fange an mit einem kleinen Schritt. Und den entscheidest du. Aber du legst dich heute Abend fest vor Gott. Das ist eine heilige Entscheidung. Ich habe die sehr ernsthaft getroffen. Aber was die in meinem Leben bewirkt hat, ist außergewöhnlich. Und dann werde ich für euch beten, ganz am Ende, dass ihr Dinge erlebt, die sind außergewöhnlich. Dass ihr die Mordecai Hams werdet, dass ihr die Alltagshelden werdet, die im Alltag Menschen für die Ewigkeit für Christus gewinnen. Ready? Also come on, steht auf und jetzt, das Gebet liegt bei euch. Jesus sagt, wen soll ich senden? Was sagst du? Herr, sende mich. Herr, sende mich. Gebrauche mich. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will Menschen für dich gewinnen. In seiner Gegenwart, ab jetzt liegt alles bei dir. Du kannst sagen, na will ich nicht, lass es. Du kannst jetzt eine heilige Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich werde eine Person im Monat oder in der Woche oder vielleicht sogar am Tag, aber ich werde aktiv und das ist, womit ich starte. Das ist jetzt dein Gebet, sag's ihm, leg dich fest in seiner Gegenwart. Ohne Zwang, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. Er hat uns als freie Menschen geschaffen. Aber er ruft dich. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will dich gebrauchen, dass Kranke geheilt werden. Ich will dich gebrauchen, dass Menschen frei werden, dass Menschen in die Ewigkeit zu Gott kommen. Ich will dich gebrauchen. Triff deine Entscheidung heute Abend. Jesus, in deiner Gegenwart machen wir es fest. Wir wollen Menschen gewinnen. Herr, du kamst, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Jesus, du warst so leidenschaftlich. Du, der Schöpfer des Universums, hast dich an ein Kreuz nageln lassen, aus lauter Liebe für uns alle. Du hast unsere ganze Schuld vergeben, hast die Tür in die Ewigkeit geöffnet. Den Tod, den wir verdient haben, den hast du auf uns genommen, auf dich genommen. Du bist von den Toten auferstanden. Du lebst, du bist in unserer Mitte. Durch dich haben wir die Hoffnung für die ganze Ewigkeit. Du hast verheißen und ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Du hast gesagt, ihr werdet meine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Heute in deiner Gegenwart, Herr, beten wir, erfülle uns mit dieser Kraft. Herr, wenn diese wenigen Jünger die Welt auf den Kopf gestellt haben, Herr, wir wollen unsere Welt auf den Kopf stellen. Fang mal an zu beten. Fang mal an zu beten. Sag, Herr, ich will meine Welt auf den Kopf stellen. Ich will in meinem Lidl, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, ich will Menschen erreichen. Es geht um so viel. Es geht um die Ewigkeit. Herr, erfüll uns mit deiner Kraft, mit deinem Feuer, mit deinem Verlangen, mit deiner Befähigung, das Evangelium zu verkündigen. Herr, du sagst, wir haben nicht den Geist der Angst. Und alles, was in dir ist, wo Angst ist, in dem Namen Jesus, sei frei. Sei frei von Menschenfurcht. Ich breche diese Macht über deinem Leben und setze dich frei in der Autorität Jesu. Sei frei von jeglicher Furcht, weil wir nicht den Geist der Angst haben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Empfange diese Kraft heute Abend. Du sagst, dass die Kraft, die in Christus wirksam war, als er von den Toten auferweckt wurde, sie ist in uns. Herr, öffne die Augen unseres Herzens, dass wir erkennen, welche eine Berufung wir haben, dir zu dienen, deine Botschafter zu sein, als dein Licht hineinzustrahlen in die Finsternis von Menschen. Du sagst, geht hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Herr, diesem Gott dienen wir. Herr, wir wollen sehen, wie unserem Alltag, und das bete ich über deinem Leben, dass du siehst, wie Zeichen und Wunder geschehen. Wie Kranke geheilt werden in deinem ganz normalen Alltag. Wie du deine Hände auf Kranke, fang das mal an zu sehen. Bete doch mal dafür. Herr, gebrauche mich. Ich bin nicht wundersüchtig, aber ich will Wunder sehen. Wie ich meine Hände auf Kranke lege. Bete doch mal dafür. Genau jetzt. Und ich bete, dass diese Salbung auf dich kommt. Das Wunder geschehen. Auch für all die jetzt zuschauen. Bete es von ganzem Herzen. Und fang sofort an, in den nächsten Tagen für Kranke zu beten. Herr, wir empfangen das heute Abend in deiner Gegenwart. Du bist der Gott, der Wunder wirkt. Setzen das frei in der Autorität Jesu. Jesus, die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung ist heute Abend hier. Und das Joch über deinem Leben ist zerbrochen. Du bist frei, frei Christus zu dienen. Frei, anderen Menschen von seiner Liebe zu erzählen. Du bist frei in der Autorität Jesu. Setz dich frei in Jesu Namen. Und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Heiliger Geist, wirke du jetzt, was wir nicht tun können. Wirke du jetzt, wir empfangen von dir diese Kraft, diese Power hinzugehen. Jesus, du sagst, die Ernte ist reif. Die Ernte in unserem Land ist reif. Die Ernte in Stuttgart ist reif. Wo immer du bist, die Ernte in deiner Nachbarschaft ist reif. Die Ernte ist reif. Der Arbeiter sind 628 mehr, sind wenige, aber es werden mehr und mehr und mehr, die aufstehen und von Christus. Komm, lass uns mal für Erweckung beten. Lass uns mal ernsthaft beten, dass in unserem Land was durchbricht. Herr, das beten wir, dass in unserem Land, wo die Not so groß ist, dass du uns Erweckung gibst, dass die Gemeinde aufsteht, angefangen hier überall im Land, dass Menschen hingehen, das Evangelium verkündigen. Gott, dass wir nicht mehr schweigen können, wenn Menschen mit den schrillsten sexuellen Vorlieben frei erzählen, was sie machen. Warum nicht wir, die wir an Christus glauben? Von einem liebenden Gott zu erzählen. Gott, ich bete, dass ein Ruck durch die Gemeinde geht in Deutschland. Hier, überall. Dass wir nicht mehr schweigen können. Gott, ich bete, gib uns echte Erweckung. Dass wir gar nicht mehr anders können. Nicht nur erweckt in der Gemeinde zu sein, sondern dort, wo Menschen es brauchen. Gott, ich bete, entzünde uns. Setz unsere Herzen in Brand für das, was dir wichtig ist. Menschen, die Christus nicht kennen. Gott, ich bete, lass uns echte Erweckung erleben. Und jetzt bete für deine eigene Erweckung. Wir warten nicht auf Erweckung, sondern Herr, wir leben erwecklich. Gott, wir wollen erwecklich leben, und zwar morgen, heute Abend schon. In Jesu Namen, ich setze das frei über deinem Leben. dass du in Erweckung lebst. Wir warten nicht auf Erweckung, sondern wir leben in der Erweckung. Wir sind erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir verkündigen Jesus, heilen die Kranken. Setz das frei über deinem Leben. So leidenschaftlich für Jesus zu leben, alles für ihn zu geben, damit Menschen Jesus finden. In Jesu Namen. Wir halten nicht zurück. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Da ist was drauf. Da ist was drauf. Da ist was drauf. Halleluja. Er hat dich aktiviert. Amen. Und jetzt musst du dir eins merken. Machen ist wie wollen, nur krasser. Okay? Also, er hat in dir das Wollen bewirkt und jetzt kommt das Krasse. Machen. Halleluja. Der Geist des Herrn ist mit dir. Sag mal zum Schluss mit mir zusammen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir. Amen. Glaubst du das? Er ist auf dir. Halleluja. Also geh hin und nutze ihn in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt hast du an der Stelle die Möglichkeit, der Werner sagt uns gleich auch noch was, aber an der Stelle möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben, hinein zu investieren in die Ernte. Wir wollen alles, was heute Abend eingesammelt wird, werden wir an den Dienst des Go-Movements geben. Ihr habt vorher gehört, sie können Finanzen gebrauchen, weil große, Riesenprojekte. Und deswegen einfach fragt den Heiligen Geist heute Abend. Wir wollen in diesen Dienst hineinsehen, in das Go-Movement. Also frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Wenn du hier vor Ort bist, dann kannst du in bar geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben. Oder aber du kannst eine Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den dir der Heilige Geist jetzt zeigt, ist kein Hindernis, sondern nimm die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl. Die eine Hälfte, oder du füllst beide Hälften aus, aber die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer, überweist es in den nächsten Tagen. Die andere Hälfte tust du in den Eimer rein, sodass wir wissen, womit wir rechnen können und dass wir es weiterleiten können. Okay? Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Möglichkeiten eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst per Überweisung geben oder du kannst per Kreditkarte geben oder du kannst per PayPal geben. Also die Möglichkeiten nutzt du einfach, was dir lieber ist. Nutz einfach die Möglichkeiten. Okay? Hier vor Ort geben wir jetzt die Eimer durch. Und während wir es durchgeben, wird der Werner noch kurz was zu seiner App sagen. Ja, euch das kurz erklären, wie das funktioniert. Und deswegen brauchen wir nochmal hier das Mikrofon, bitte. So, okay. Vielleicht nochmal ganz kurz die letzte Folie, weil sonst geht es nicht. Die sieht man noch online, oder? Die sieht man auch online, ja, okay, ja. Okay, mach mal die letzte Folie mit dem... Genau. Die mit dem QR-Code. Also hier, bist du bereit, aufs nächste Level zu gehen? Erreiche eine Person täglich in der Woche oder im Monat. Scan mal den QR-Code. Ich weiß selber nicht, was da kommt, aber ich weiß, der Basti sagt, das funktioniert. Und dann gibt es die Challenge und dann sagst du, okay, ich verpflichte mich. Und dann mach, was du willst. Also völlig klar. Aber so wie Basti mir das erklärt, kriegst du dann ab und zu mal eine Inspiration, ein bisschen Hilfe und so weiter. Also so wie ich es verstanden habe, lohnt sich das. Aber was sich auf jeden Fall lohnt, ist ab jetzt es zu machen. Einfach zu machen. Nicht aufzuhören, nicht aufzugeben. Zu machen. So zu machen. Schon fast komplett ausgefüllt. So einfach geht's. Muss nur noch den Gemeindenamen eintragen. Muss ich nur kurz überlegen, wo ich dazugehöre. Halleluja. Okay, also während ihr alle schön den QR-Code scannt, wir haben ja hier die Gewohnheit, in jedem unserer Gottesdienste eigentlich Zeugnisse weiterzugeben, auch von dem, was Gott tut. Und wir haben es ja auch von Werner gehört, so eine Kultur ist auch wichtig. Könnt ihr es nochmal reinmachen da oben bitte, weil sie noch nicht, haben noch nicht alle gescannt. Ja, genau. Also während ihr scannt, ein Zeugnis, gerade passend zum Abend, aus einem unserer Gloryhäuser. Eine Teilnehmerin unseres Gloryhauses, so wird hier berichtet, hat einen Freund in Kanada, dessen Familie zerbrochen ist. Die Frau zog mit Kind nach England. Aus dieser Situation heraus kam es bei dem Freund zum Zerbruch, sodass er nicht mehr leben wollte. Die Teilnehmerin konfrontierte ihn über WhatsApp mit der Vaterliebe Gottes und weichte sein Herz über Worte der Ermutigung und Lehre über die neue Schöpfung ein. Jetzt, nach über einem Jahr Kommunikation über WhatsApp, hat er Jesus in sein Herz aufgenommen und konnte die Trennung seiner Familie an Gott abgeben. Er sagt heute von sich selbst: Ich habe in Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen. Ist das nicht stark? Amen. Halleluja, weil jemand dran geblieben ist einfach und dieser Person gedient hat. Hier ist ein anderes Zeugnis in einem anderen Glory House, die schreibt hier, eine Teilnehmerin litt an starken rheumatischen Schmerzen, die ihren Rücken und ihre Glieder betrafen. Die Schmerzen waren so intensiv, dass sie sogar überlegte, ihren bevorstehenden Flug und Urlaub wegen der Schmerzen abzusagen. Doch nachdem wir für sie gebetet hatten, verschwanden alle Symptome und sie genießt ihren Urlaub nun schmerzfrei. Halleluja. Die Leiterin vom Glory House schreibt, nach dem Treffen im Glory House wachte ich am nächsten Morgen mit einem leichten Schmerz am Hals auf. Überrascht stellte ich im Spiegel fest, dass mein jahrelanges Muttermal abgefallen war. Der Schmerz verschwand sofort, als hätte er nur darauf hingewiesen. Stark, Amen. Gegenwart Gottes im Glory House. Halleluja. So wunderbar.